Am 16. Februar gab es in Pjöngjang, Hauptstadt der DVJK, eine nationale Versammlung der Vereinigten Unterorganisationen der koreanischen Kinderorganisation zum 75. Geburtstag vom Generalissimus Kim Jong-il. An der Versammlung beteiligten sich die Delegierten der Bezirkskomitees der Kinderorganisation, die Schüler in der Stadt Pjöngjang und die Schülerinnen und Schüler, die in die koreanische Kinderorganisation eintreten. Dazu wurden der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bok, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Kriegsveteranen und die verdienstvollen Persönlichkeiten eingeladen. Auf der Versammlung gab es ein Referat und dann eine Zeremonie des Eintritts in die koreanische Kinderorganisation. Nach dem Vorlesen von Choi Tae-bok legten die Schülerinnen und Schüler, die in die Kinderorganisation eintreten, einen Eid ab. Die Funktionäre, Kriegsveteranen und verdienstvollen Persönlichkeiten banden ihnen ein rotes Halstuch um und steckten ihnen das Abzeichen der Kinderorganisation an. Im Anschluss daran gab es Gratulationsreden.